treibt mich zu dir. Du raubst mir den Verstand. Ich fress dir aus der Hand. Komm zu mir, zerstör mich, stoß mich weg und sperr mich in dein dunkles Labyrinth. So wild und unzensiert hast du.